Wissenschaft im Brennpunkt. Es wiegt gerade mal 1,4 Kilogramm und passt in einen Schuhkarton. Dennoch gilt es als genialste Entwicklung der Natur. Ein riesiges Netzwerk aus 100 Milliarden Nervenzellen verknüpft über annähernd 100 Billionen Kontaktstellen. Das menschliche Gehirn. We are strangers to ourselves. Because we do not understand our brain. We do not understand that we are on a wild horse that is just running around commanding us. Wir sind uns selbst fremd, weil wir unser Gehirn nicht verstehen. Es schleudert uns herum, wie ein wildes Pferd. Wir sind dem ausgeliefert. Henry Markram, der Kopf des Human Brain Project. 1,2 Milliarden Euro europäisches Forschungsgeld sollen helfen, dem Gehirn seine Geheimnisse zu entreißen. Deeper knowledge of the brain, I believe, just on a fundamental level, will have a profound impact on society. Tieferes Verständnis unseres Gehirns auf grundlegender Ebene wird eine gewaltige Auswirkung haben auf die Gesellschaft. Hirngespinste. Von Forschern, die auszogen, das Denken zu simulieren. Eine Sendung von Michael Lange. Wer über das Human Brain Project berichten will, kommt an Henry Markram nicht vorbei. Der Schweizer Tagesanzeiger nennt ihn einen Reisenden durch den Kosmos des menschlichen Gehirns. Und die Wochenzeitung, ebenfalls aus der Schweiz, schreibt: Ist er ein Scharlatan, ein Guru oder ein verkanntes Genie? Markram stammt aus Südafrika, ist israelischer Staatsbürger und fünffacher Vater. Seine zweite Frau ist Neurowissenschaftlerin. Ein Sohn aus erster Ehe leidet an Autismus. Seit über 10 Jahren leitet er an der Technischen Hochschule von Lausanne in der Schweiz das Brain-Mind-Institut. Das Gehirn-Geist-Institut. Das alles erfahre ich aus Zeitungsberichten über den Mann, der soeben den Forscher-Jackpot gewonnen hat. Das von ihm initiierte Human Brain Project soll in den nächsten 10 Jahren 1,2 Milliarden Euro erhalten. Damit gehört es zu den größten Forschungsprojekten aller Zeiten, gleich hinter der Mondlandung oder dem Human-Genom-Projekt. Our goal is to have a human brain simulation within these 10 years. Unser Ziel ist die Simulation des menschlichen Gehirns innerhalb von 10 Jahren. Erklärt Henry Markram in einem Interview, das als Video im Internet betrachtet werden kann. Befragt wird er von der EU-Kommissarin Neelie Kroes. Die Stellvertreterin von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wirkt euphorisch. Professor, congratulations. It is remarkable that your very incredible, complex and ambitious project is the winner. Unglaublich komplex und ambitioniert ist es in der Tat, was Henry Markram hier vorhat. Er schlägt die Beine übereinander und lächelt. It is high risk. Das ist ein großes Risiko. Aber wir sind so leidenschaftlich, dass es funktionieren muss. Es muss geschehen, und zwar jetzt. Die neue Technologie steht bereit. Mit ihrer Hilfe können wir es schaffen. Wir wollen ein CERN für das Gehirn aufbauen. Wir brauchen dazu weltweite Zusammenarbeit, eine gewaltige Kraftanstrengung, um das Gehirn zu verstehen. In der Schweiz soll ein neues Forschungszentrum entstehen. Heißen soll es Neuropolis. In Lausanne werden die Fäden zusammenlaufen, die Forschung findet an verschiedenen Standorten statt. Etwa 80 Arbeitsgruppen sollen beim Human Brain Project mitmachen, die meisten aus Europa. Die Schweiz gehört in Forschungsfragen als vollzahlendes Mitglied zum Forschungsrahmenprogramm der EU. Weitere Partner kommen aus Israel und den USA. Aber nicht alle Neurowissenschaftler und Hirnforscher haben sich von Henry Markrams Begeisterung anstecken lassen. Um das herauszufinden, reichen mir einige Telefongespräche. Da fallen Worte wie Größenwahn, Milliardengrab, Sackgasse und sogar Hybris ohnegleichen. Skepsis gegenüber einem milliardenschweren Forschungsprogramm für die eigene Zunft? Das ist bemerkenswert. Schließlich fordern gerade die Hirnforscher lautstark immer wieder mehr Fördermittel. Also ich denke, es ist sehr gut, dass die Notwendigkeit, die Hirnforschung massiv zu intensivieren, dass die erkannt ist. Christian Elger leitet die Klinik für Epileptologie und er ist ein gestandener Hirnforscher. Immer wieder wendet er sich an öffentliche und private Geldgeber, um die Hirnforschung voranzubringen. Das Wissen über das Gehirn ist sehr verteilt und die grundsätzliche Idee, das zunächst einmal zusammenzutragen, ist eine gute Idee. Das Problem ist, dass das Wissen und die Qualität dieses Wissens in der Publikation sehr unterschiedlich ist. Wenn ich also alles zusammentrage, wird eine höchstwertige Untersuchung runtergebrochen zu etwas und eine niederwertige runtergebrochen zu etwas, weil es wird zusammengelegt. In der Wissenschaft gibt es den Spruch Garbage in, Garbage out, also Müll rein, dann kommt auch Müll raus. Unsere alternde Gesellschaft muss mehr tun, um Gehirnkrankheiten zu verhindern und zu bekämpfen. Davon sind Christian Elger wie Henry Markram gleichermaßen überzeugt. Aber Markrams Vision von der großen Gehirnsimulation im Computer will Christian Elger nicht folgen. Aus meiner Sicht ist es ein Jahrzehnt, vielleicht auch zwei Jahrzehnte zu früh, vielleicht geht es auch überhaupt nicht. Weil im Gegensatz zur Computerseite hat das Gehirn eine unglaubliche Flexibilität und auch eine Variabilität. Die Grundeinheiten des Gehirns sind Nervenzellen. Über hunderte Synapsen ist jede von ihnen mit anderen Nervenzellen verbunden. Diese Kontakte können sich lösen oder neu knüpfen. Dieses alles herauszubekommen auf einer Ebene von mehreren hundert Milliarden Nervenzellen, die untereinander noch Billionen von Kontakten haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das herausbekommen kann, dass das irgendetwas ist, in etwas Sinnvolles umsetzbar ist. Um mehr über das Human Brain Project und das simulierte Gehirn zu erfahren, fahre ich nach Jülich. Das dortige Forschungszentrum ist mit 3000 Mitarbeitern eines der größten in Europa. Der Campus liegt mitten in der rheinischen Tiefebene, im Zuckerrübenland zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach. Mit 8 beteiligten Teams ist Jülich der wichtigste Standort des Human Brain Projects, noch vor London, Paris, Berlin und Lausanne. Ich treffe Katrin Amunds, Neurowissenschaftlerin am Forschungszentrum Jülich und Professorin für Hirnforschung an der Universität Düsseldorf. Sie kommt gerade von einer Besprechung mit den Computerexperten. Das sei sehr anstrengend gewesen, aber sehr wichtig, sagt sie. Also als Neurowissenschaftlerin möchte ich das Gehirn verstehen. Das ist mein oberstes Ziel. Und die Entwicklung in den letzten Jahren, die zeigt immer deutlicher, dass dieses umfassende Verständnis des Gehirns eben genau diese Supercomputertechnik benötigt. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Man kann heute nicht mehr Hirnforschung machen und nur noch an seinem Laptop sitzen. Auf ihrem Laptop hat Katrin Amunds als gelernte Anatomin viele Bilder des Gehirns gespeichert. Ihr Forschungsthema ist seine Feinstruktur. Dabei geht es nicht nur um Zentimeter große Regionen, wie sie durch moderne Großgeräte sichtbar gemacht werden. Es geht auch um kleinere Regionen im Mikrometerbereich. Das sind Tausendstel Millimeter. Wir entwickeln einen mikrostrukturellen Atlas, basierend auf der Kartierung von Gehirnen von Verstorbenen. Diese Karten rekonstruieren wir dreidimensional. Die haben eine sehr, sehr hohe räumliche Auflösung. Ja, wir können die unter dem Mikroskop anschauen, die verschiedenen Gewebeschnitte, die wir haben. Und wir bringen dann diese Information zusammen mit der funktionellen Information, die wir aus dem Kernspintomographen von lebenden Probanden bekommen. Das Human Brain Project will die verschiedenen Größenordnungen in einem 3D-Modell im Computer zusammenführen. Die Nervenzellen im Mikrometerbereich mit den großen Regionen im Zentimeterbereich. Im Computer können die Forscher dann Aktivitäten des Gehirns nachspielen. Das ist die eigentliche Simulation. Dazu müssen Sie zunächst den Aufbau des Gehirns in allen Einzelheiten kennen. Sie müssen wissen, welchen Weg elektrische Signale nehmen, von Zelle zu Zelle und von Areal zu Areal. Denn diese Signale sind es, die das Gehirn denken lassen. Ohne dass bislang die Bedeutung der einzelnen Nervensignale bekannt wäre, will die Hirnsimulation die Signale nachahmen. Ich stelle mir so vor, dass wir nach 10 Jahren ein Verständnis dafür haben können, warum bestimmte Hirnregionen in einer Art und Weise aufgebaut sind, die es ihnen eben ermöglicht, diese Verhalten letztendlich oder kognitive Funktionen zu machen. Also warum ist ein Areal, das Motorik, also Bewegung steuert, warum ist es so aufgebaut und nicht anders? Was unterscheidet das von einem Seeareal? Was sind wirklich die biologischen Mechanismen? Was ist der biologische Code, der dahinter steht, eine bestimmte kognitive oder eine emotionale Funktion im Gehirn zu realisieren? Die Simulation eines menschlichen Gehirns sei nicht das Ziel, sondern ein Schritt zum besseren Verständnis unseres Denkorgans, betont Katrin Amunds. Letztlich gehe es um Parkinson, Alzheimer oder Schlaganfälle. Wenn die Wissenschaft das Gehirn besser verstehe, könne Patienten besser geholfen werden. Das ist Katrin Amunds wichtig. Mich aber zieht es zur Technik. Ich will wissen, wie ein solcher Supercomputer aussieht, der menschliche Denkvorgänge simulieren soll. Denn eines ist klar, ohne Supercomputer wäre Jülich nicht eines der Zentren des Human Brain Projects. Das ist eine Schleuse, die wir hier jetzt durchqueren. Norbert Attig, der stellvertretende Leiter des Supercomputerzentrums, führt mich in eine Maschinenhalle. Nebeneinander stehen dort etliche 2 Meter hohe dunkle Schränke. Wir stehen hier vor Uqueen, dem derzeit leistungsstärksten Rechner Europas. Er besteht aus insgesamt 28 telefonzellengroßen Schränken, die zusammen eine Einheit bilden. In diesem System sind insgesamt 450.000 Rechenkerne verbaut. Und diese Rechenkerne arbeiten an großen Programmen. Und es ist unsere Herausforderung, möglichst viele von diesen Rechenkernen an einem einzelnen Programm arbeiten zu lassen. Zurzeit beschäftigt sich Uqueen mit Plasmaphysik, Proteinfaltung, Klimaforschung und anderen Dingen. Alles gleichzeitig. Die Forscher programmieren und Uqueen rechnet. Bei der Leistungsfähigkeit könnte man ungefähr sagen, dass dieses System, was vor uns steht, in etwa 100.000 derzeitigen Durchschnitts-PCs entspricht. Und der Energieverbrauch liegt bei ungefähr 2 Megawatt. Etwa so viel wie 200 Einfamilienhäuser. Und dennoch gilt Uqueen als besonders energieeffizient. Das zeigt der Vergleich mit dem Vorgänger Eugene, der noch vor wenigen Monaten an dieser Stelle stand. Die Leistungsfähigkeit hat sich praktisch gegenüber dem Vorgängermodell um einen Faktor 6 erhöht. Das ist erstmal die schiere Leistungsfähigkeit, wobei zu betonen ist, dass gleichzeitig der Energieverbrauch praktisch konstant geblieben ist. Das Vorgängermodell hat sowas wie 2,3 Megawatt verbraucht, dieses System jetzt hier 2 Megawatt. Noch spielt das Gehirn im Arbeitsprogramm von Uqueen eine untergeordnete Rolle. Das wird sich ändern mit dem Fortschreiten des Human Brain Projects. Hirnähnlicher wird Uqueen deswegen noch lange nicht, betont Norbert Attig, als wir die Maschinenhalle wieder verlassen. Unser Gehirn kommt mit 20 Watt aus und Uqueen braucht 2 Megawatt. Der andere entscheidende Unterschied ist, Uqueen ist unglaublich schnell im Rechnen, viel schneller als alle Menschen auf dieser Welt zusammen, aber es ist einfach unglaublich dumm. Es hat keine eigene Intelligenz, sondern es macht nur genau das, was wir eben im Programm hervorschreiben. Aber das eben sehr, sehr schnell. In 10 Jahren könnte an dieser Stelle das simulierte menschliche Gehirn arbeiten. Man könnte auch sagen, denken? Denken. Allerdings nicht mit der Hardware von Uqueen, sondern im Nachfolgemodell. Oder wahrscheinlicher, im Nachfolger vom Nachfolger. Diese zukünftigen Supercomputer werden voraussichtlich als sogenannte Exascale-Systeme 1000-mal schneller arbeiten als heutige Supercomputer. Aber es werden immer noch Computer sein, die ihre Informationen digital verarbeiten in einem binären Code aus Nullen und Einsen. Sie werden nicht lernfähig sein und ihre Arbeitsweise wird ganz anders sein als die eines Gehirns. Um Computer dazu zu bringen, wie Gehirne zu arbeiten, ist eine spezielle Simulationssoftware notwendig. Entwickelt wird sie von spezialisierten Neurowissenschaftlern, Informatikern, Mathematikern und Physikern. Scherzhaft auch genannt die Simulanten. Um sie zu treffen, fahre ich nach Freiburg. Zu einer Tagung, organisiert vom Bernstein-Zentrum für Computerneurowissenschaften. Beim Weg zu Fuß durch das Universitätsviertel komme ich am Herder Verlag vorbei. In großen goldenen Buchstaben steht dort über dem Portal: Geist schafft Leben. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Eine theologische Aussage. Biologisch gesehen ist es umgekehrt. Leben schafft Geist. Der Ausgangspunkt jedes Naturwissenschaftlers ist, und das muss auch so sein, dass die Hardware, also das Substrat, was unser Gehirn ausmacht, alle Funktionen des lebendigen Menschen hervorbringt. Letztendlich auch das, was wir Geist oder Bewusstsein nennen. Der Leiter des Bernstein-Zentrums, Stefan Rotter, hat die Tagung in Freiburg organisiert. Sie bringt Teilnehmer des Human Brain Projects und Außenstehende zusammen. Befürworter und Gegner der großen Simulation. Komplexe Gedanken oder Gefühle zurückzuführen auf die Aktivitäten einzelner Nervenzellen dürfte eine wissenschaftliche Leistung sein, die nicht im Laufe der nächsten 10 Jahre zu erreichen ist, sondern ich denke, da wird schon eine Zeit eher in der Größenordnung von 100 Jahren vergehen, dass diese Hierarchie von Abstraktion wirklich verstanden wird. Warum viele Neurocomputerwissenschaftler so vorsichtig sind, das hat mit einem Begriff zu tun, den viele Experten nur ungern aussprechen. Dabei handelte es sich einst um ein Modewort. Künstliche Intelligenz. Die klassische AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, ist tatsächlich etwas, was unter Hirnforschern keinen sehr guten Ruf mehr hat, aufgrund der, ja, ich würde es schon eher Misserfolge nennen, in den 80ern und 90ern wirklich wesentliche Funktionen des Gehirns damit zu erklären. Inzwischen hat sich die Herangehensweise grundlegend verändert. Ging es bei der künstlichen Intelligenz noch um Nachahmung von intelligentem Verhalten durch einfache Software, sollen nun die Prinzipien des Nervensystems analysiert und von Grund auf nachgebaut werden. In Forscherkreisen heißt das Bottom-up. Von unten nach oben. Dabei geht es allerdings nicht um das Innere oder die Arbeitsweise von Nervenzellen, ihre Gene, Proteine oder die Botenstoffe, die sie produzieren, die Biochemie bleibt außen vor. Was die Simulanten zugrunde legen, sind vielmehr die elektrischen Erregungen, die von den Nervenzellen ausgehen und sich entlang der Fasern ausbreiten, die Aktionspotenziale. Dabei gibt es nur ein Ja oder Nein, wie im Computer 0 oder 1. Die Wege dieser Signale im Netzwerk wollen sie nachstellen, nicht aber ihr Entstehen. Das Modell ist ambitioniert, aber immer noch stark vereinfachend. Es wird schon möglich sein, Teilfragen zu beantworten, Teilsysteme zutreffend zu simulieren und auch Vorhersagen zu machen für, sage ich jetzt mal, die Behandlung bestimmter Gehirnpathologien oder Fehlfunktionen des Gehirns. Aber das Gehirn als Ganzes mit all seinen Funktionen, also von morgens aufstehen, übers Mittagessen bis abends Nachrichten gucken und dann ins Bett gehen, das wird nicht möglich sein. Das scheint mir doch insgesamt weit jenseits der gegenwärtigen Möglichkeiten zu sein. Auf der Tagung in Freiburg wird viel diskutiert. Möglicherweise wird es in 10 Jahren wirklich eine Simulation des menschlichen Gehirns geben. Aber ob sie der Wirklichkeit entspricht, das ist die große Frage. Der erste Schritt muss jetzt getan werden, sagen die Vertreter des Human Brain Projects. Aber sie können nicht alle überzeugen. Ad Arzen vom Freiburger Bernstein-Zentrum. Das Experiment hat die entscheidende Kraft, nicht die Simulation. Wichtig ist, dass ich das echte Gehirn verstehen möchte und nicht ein hochkomplexes Modell, weil dann hat man nachher 2 Probleme. Das Gehirn, was man immer noch nicht verstanden hat, und ein Modell, was man dann auch nicht verstanden hat. Mit einer großen Simulation zu beginnen, bevor die Bedeutung der einzelnen Signale besser erforscht ist, ergibt aus seiner Sicht keinen Sinn. Man kann nicht einfach sagen, ich simuliere dies oder jenes. Wenn man so eine Simulation baut, dann muss man da Wissen reinstecken. Man muss wissen über die Komponenten, wie die miteinander verknüpft sind, wie die miteinander reden. Das muss alles da reinkommen. Wenn man das nicht richtig reintut, dann kommt natürlich auch nur Unsinn raus. Also eine Simulation ist immer so gut, bestenfalls, wie das Modell, was dahinter steckt. Je mehr ich mich mit dem Human Brain Project beschäftige, umso deutlicher wird, das Projekt polarisiert. Es rüttelt auf. Meine Position ist, dass wir, denke ich, noch nicht genug wissen. Und dass man damit dann die Gefahr läuft, eine große Menge Geld relativ schnell zu verbrennen. Der Europäischen Union ist es gelungen, die Neurowissenschaften und die Computertechnik gleichermaßen in Erregung zu versetzen. Ausgegangen ist das alles von Brüssel, von der EU-Kommission Digitale Agenda. Dafür ist Nelly Kroes zuständig. In ihren Bereich fällt alles, was mit Computern und Informationstechnik zu tun hat, auch die Forschung in diesem Bereich. In einem riesigen Gebäude treffe ich Karl-Christian Buhr. Der Deutsche gehört zum Kabinett von Nelly Kroes und ist hier für die Förderung der Computertechnik zuständig. Okay, wir machen ein Großprojekt, wir machen einen sehr sorgfältigen Auswahlprozess, um so etwas auf die Beine zu setzen, und wir müssen ambitioniert sein. 10 Jahre, 1 Milliarde, das hört sich ambitioniert an. Man wollte in Europa nicht immer in der 2. Reihe stehen, wie bei der bemannten Raumfahrt, der Genomforschung oder in den Bereichen Computer und Mobilfunk. Die FED-Flaggschiffe sollen Neuland für die Computertechnik entdecken und erobern. In einer Vorauswahl wurden 6 Ideen identifiziert und eine unabhängige Jury wählte 2 Flaggschiff-Projekte aus. Es gab dort Nobelpreisträger in diesem Gremium, es gab hochrangige Vertreter der Industrie, es gab renommierte Forscher und andere Experten aus den relevanten Bereichen. Ich glaube 25 Personen im Ganzen, die sich eben dann diese 6 Projektvorschläge angeschaut haben und am Ende zu diesem Ergebnis gekommen sind. Im Graphenprojekt geht es darum, ein neues Material für künftige Rechner zu entwickeln. Im Human Brain Project sollen Computertechnik und Hirnforschung voneinander profitieren. Der 100-seitige Report nennt 3 Schwerpunkte. Neurowissenschaft, Medizin, zukünftige Computertechnik. Die Simulation ist also nur eines von 10 Forschungsfeldern des Projektes, erfahre ich. Ich wage mal zu behaupten, dass der Erfolg oder Misserfolg dieses Projektes sich nicht nur daran bemisst, ob man in 10 Jahren etwas präsentieren kann, was dann von Außenstehenden als korrekter Nachbau oder als korrekte Simulation eines menschlichen Gehirns angesehen werden wird. Auch in den USA steht die Erforschung des Gehirns vor einem Boom. Über 3 Milliarden Dollar sollen für eine Aktivitätskarte des Gehirns zur Verfügung gestellt werden. Die Brain Activity Map. Wegen der Fürsprache des amerikanischen Präsidenten, auch genannt Obama Brain. Bei der Europäischen Union sieht man das amerikanische Projekt nicht als Konkurrenz, eher als Ergänzung. Jeder konzentriert sich auf seine Stärken. In den USA stehen Molekular- und Zellbiologie im Vordergrund. In Europa dagegen gehe es mindestens so sehr um Computer wie um das Gehirn, so Buhr. Auf der Suche nach der Computertechnik von morgen soll das menschliche Gehirn entscheidende Impulse geben. So gesehen sei die Hirnforschung eine Hilfswissenschaft für die Computertechnik. Vielleicht erklärt das die Skepsis vieler Neurowissenschaftler gegenüber dem Human Brain Project. Für die eigene Zunft erwarten sie keinen Durchbruch, und viele würden das Geld gerne anders einsetzen. Die Computerexperten hingegen bekommen leuchtende Augen. Sie erwarten einen Schub durch die Fördermillionen aus Brüssel. Mehr Geld für Supercomputer und neue Ideen für die Informationstechnik der Zukunft. Wir wissen alle, dass das Gehirn unglaubliche Eigenschaften hat, die wir, glaube ich, schon sehr gern auch in künstlichen Systemen sehen. Der Mann hinter Henry Markram ist der Physiker Karl-Heinz Meyer, der stellvertretende Sprecher des Projektes. Ich treffe ihn im Kirchhoff-Institut für Physik an der Universität Heidelberg. Auf dem Rasen vor dem Institut stehen rote, mannshohe Buchstaben aus Metall. Dem lebendigen Geist. Karl-Heinz Meyer entwickelt neuromorphe Computerchips. Auch seine Ideen werden nun zum gut geförderten Unterprojekt des Human Brain Projects. Er und sein Team gehen einen Schritt weiter als die Gehirnsimulanten. Sie verändern nicht nur die Software, sondern auch die Hardware des Computers. Kondensatoren treten an die Stelle der Nervenzellen. Sie produzieren die elektrischen Impulse. Transistoren ahmen die Synapsen nach. Die Leitungsbahnen dazwischen bestehen, wie in Computern üblich, aus Silizium. So entstehen neuromorphe Computerchips, die ähnlich arbeiten wie ein Nervensystem. Sie verbinden analoge und digitale Elemente. Und was das Wichtigste ist, im Unterschied zu den Simulationen im Superrechner sind sie lernfähig. Ihre Arbeitsweise entspricht somit einem Gehirn, zumindest teilweise. Und wir haben auf einem Wafer 200.000 Neurone und etwa 50 Millionen Synapsen. Sie sehen schon, dass die Synapsen, die gewissermaßen die Verbindung repräsentiert zwischen diesen Neuronen, in wesentlich höherer Stückzahl vorhanden sind. Also das ist auch etwas, was man in der Biologie sieht. Und das haben wir auf unserem System auch realisiert. Wie ein Gehirn brauchen die neuromorphen Chips viel weniger Energie als heutige Computer. Und wenn ein paar Teile ausfallen, arbeitet das System zuverlässig weiter, wie ein Gehirn. Wir bewegen uns im Moment auf dem Niveau eines typischen Insektengehirns. Also eine Biene, die ja ganz tolle Dinge tun kann, hat etwa 1 Million Neurone. Wir wollen in diesem Human Brain Projekt erheblich größere Zahlen hinbekommen. Also wir denken an etwas, was etwa bei 10% des menschlichen Gehirns liegt. Die neuromorphen Chips verknüpfen die Vorteile der Technik mit den Vorteilen der Biologie. Dabei sind sie 10.000-mal schneller als natürliche Nervensysteme. Und dieses System setzen wir einer Umwelt aus, einer simulierten Umwelt. Das heißt, wir simulieren beispielsweise, sagen wir mal, einfach nur einen schwarzen Balken, der auf einem weißen Hintergrund liegt. Und unser System kann über einen Aktuator, also sozusagen einen simulierten Arm, diesen Balken verschieben. Und es kann über einen Sensor, also eine Softwarekopie dann des Sehsystems, sehen, wo dieser Balken sich hin verschiebt. Ja, das heißt, er nimmt seinen virtuellen Arm, schiebt diesen Balken nach links und sieht, aha, der bewegt sich tatsächlich nach links. Der Computer muss nicht programmiert werden. Statt stur Algorithmen durchzurechnen, lernt er in einer virtuellen Welt. Selbst wenn ich nur ein kleines Fitzelchen gehirninspirierte Biologie verwende, dann kann ich damit neue Methoden der Informationsverarbeitung machen. Und meine Vorhersage ist, je mehr wir Kenntnis der Biologie in unsere synthetischen Systeme stecken, desto leistungsfähiger werden diese auch werden und sich den Fähigkeiten des Gehirns annähern. In den nächsten 10 Jahren soll eine Recheneinheit entstehen nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Und irgendwann vielleicht ein menschlicher Computer. Keine bruchstückhafte Simulation, ein wirkliches Gehirn im Rechner. Doch der Weg ist noch beruhigend weit zu einem Geschöpf mit eigenen Gedanken, Wünschen und Ängsten. Hell? Wie im Science-Fiction-Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum, Hell? Als schließlich der Computer Hell die Astronauten aussperrt. Hörst du mich, Hell? Jawohl, ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Wo liegt das Problem? Das Unternehmen ist zu wichtig. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich weiß, dass ihr geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Hirngespinste. Von Forschern, die auszogen, das Denken zu simulieren. Eine Sendung von Michael Lange. Es sprachen Bruno Winzen, Frank Meyer, Thomas Balou-Martin und Ruth Schiefenbusch. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.